Intro. Ja, man. Shit. Small prices. Smokaholic. SD und Pio. Ja, man. Ihr Profis. Ja, yeah. Ruhrpott. Pio ist wieder da. Jetzt kommt meine Zeit. Alter, deine Zeit ist abgelaufen. Jetzt beginnt ein neues Zeit. Alter, bleibe underground, weil ich bei keinem Label unterschreib. Spritze täglich irgendwelchen Frauen in den Unterleib. Fix sie in Top und Flip Flops, denn das ist Hip-Hop. Homie, du bist Schrott, guck, wie ich die Kids schock. Dieser eine Schwuchtel sieht aus wie aus dem Arsch gekrochen. Intro-Shit, Smoker, Holly, Bullen haben unser Gras gerochen. Und falls ihr's immer noch nicht wisst, ich bin Pi zu dem AOE, seit deine Pearl of Glow, fick. Oh shit, es macht Klick-Klack-Pow. Officer down, sei leise, du Clown, denn ich muss dich Opfer hauen. Weil ich nur nachts aufnehmen kann, frag ich mich, wann ist der Scheiß-Tag um? Eure Zeit läuft ab, so wie ein Verfallsdatum. Du bist zurückgeblieben, wickst und guckst ein Porno-Video. Gut, dein kleines Fett, ich mach mein Bett so wie die O. Viele sagen, SD1 ist nicht tight. Warum? Weil ich mich nicht vor jedem Spaß sie beweist. Doch zurzeit bringen SD und Pio die freshesten Lines. Während ihr die Flucht ergreift, ergreifen wir beide das Mic. Und das heißt, dass wir jetzt wie Soldaten marschieren. Rapper hören unsere Tracks und fangen an zu kollabieren. Wie kann sowas passieren? Uns wollten so viele attackieren, haben sich aber blamiert, denn bis jetzt ist noch nichts passiert. Kapiert? Ihr könnt uns nicht rippen, ihr könnt uns nicht ficken, weil wir ununterbrochen weiter unsere Hits bringen. Ihr könnt sie mit singen oder ihr lasst es als einen. Unser Rap hat Qualität, die Gillette macht 3, seit 07 dabei. Und das Ende ist noch weit entfernt. Viel gelernt, was sich auch zur Zeit bewährt. Deshalb fick ich euch Homos mit Promos, voll Flaumos, ihr Punks. Ihr seid ein No-Go, wie ein Foto von DJ Bobo an der Wand.